herzlich willkommen zum Antcast, diesmal die Episode 554, alles auf dem Desktop. Tja, in der Community habe ich ja schon Hinweis drauf gegeben, was heute ein Thema sein wird, nämlich das Tool SCRCPY. Was ist das? Also, zunächst mal, das ist die ultimative Lösung für alle, die sagen, ja, aber ich kann das Programm XYZ nicht auf dem Desktop nutzen. Ja, beliebtes Ding ist, ich kann Line nicht auf dem Desktop nutzen. Oder ich kann, irgendeine App nicht auf dem Desktop nutzen. Ja, bei Messengern ist es immer so das große Problem. Ja, offenbar sind doch noch ein paar Computerfreaks wie wir, die hocken an Tastaturen, ja, ist absolute Minderheit, ich weiß, ja, aber trotzdem, gerade für diese Minderheit ist es offenbar besonders wichtig, ja, so. Aber auch andere Sachen, ja, egal was. Stell dir mal vor, alles würde auch auf dem Desktop funktionieren. Ja, richtig, auch so Spiele oder sowas, alles. Geht. Leute, geht. Ja. Ein kleines Wunder ist dieses SCRCPY. Ja. Und das Interessante dabei ist, ihr müsst noch nicht mal etwas auf eurem Android-Gerät installieren. Ihr habt richtig gehört, ihr müsst nichts installieren. Entsprechend keine Bloatware, Sorgen, dass die App irgendwie was macht. Ja. Es gibt keine App. Ja. Nix App. Ja. Das einzige Tool, was ihr braucht, ist auf eurem Desktop, nämlich um das zu empfangen, was euer Handy wegschickt. Ja, und das ist eben eine Übertragung von dem USB-Debugging-Modus, das in jedem Android-Gerät neueren Datums ab Version 5.0 verfügbar ist, in den Entwicklereinstellungen. Ja. Also die müsst ihr aktivieren, das habt ihr bestimmt schon gemacht, ja. Und was ihr auf eurem Rechner haben müsst, ist das ADB-Paket, ja, um eben mit Android zu kommunizieren. Bei Linux ist es normalerweise, ja, eigentlich so gut wie sicher, dass es drauf ist schon bei der Standardinstallation. Wenn nicht, könnt ihr das einfach schnell über euren Package Manager installieren, ja, gebraucht wird eigentlich nur die ADB-Tools, also nicht die ganzen Entwickler-Tools, nur ADB wird eben genutzt und dort könnt ihr dann mit diesem Tool, mit diesem SCRCPY, könnt ihr dann CPY übrigens, nicht CPI, CSCRCPY, ja. Oh mein Gott, das ist wirklich ein schwieriger Name. Ich glaube, das heißt Scrape Copy oder sowas ähnliches, ne? Egal. Dann startet ihr in den Entwicklereinstellungen, ja, den USB-Debugging-Modus, ja, am besten stellt ihr auch noch ein, dass, wenn eben dieser Modus gestartet ist, ja, dass ihr dann auch hier über ADB verbindet, auch dann, wenn normalerweise die Funktion nur Laden eingestellt ist, weil zur Sicherheit, ja, ist es ja so, wenn man ein USB-Kabel anschließt, dann sollte es so eingestellt sein, das Handy, dass es eben nur lädt und keine Daten senden oder empfangen kann. Das muss man dann separat einstellen. Und bei dem Menüpunkt Debugging findet ihr in den Entwickleroptionen dann eben entsprechend USB-Debugging. Das müsst ihr einschalten, aber unten auch ADB-Debugging im Modus nur Laden zulassen. Ja, das ist wichtig. Und dann könnt ihr das einfach anschließen, diese USB-Debugging-Funktion aktivieren. Man kann sie aktiviert lassen, nur das empfehle ich euch definitiv nicht. Ja, das kann schwerwiegende Konsequenzen haben, wenn ihr das Gerät dann irgendwo an USB zum Laden anschließt. Und da gibt es einige Methoden, die euer Handy dann komplett auslesen lässt. Macht es ja nicht. Ja, aber wenn ihr daheim an eurem Rechner seid, seid ihr ja in einem Safe Environment, ja. Und dann könnt ihr das eben einschalten und verbinden, ja. Am besten umgekehrt, erst verbinden, dann USB-Debugging-Modus einschalten und dann startet ihr dieses kleine Tool SCR-CPY und schon seht ihr auf eurem Desktop ein Spiegel von eurem Display auf dem Smartphone. Jetzt sagen schon einige, ja toll, wunderbar, das kann ich auch mit dem Chromecast machen, bla bla bla. Ne? Nein, das ist nicht nur einfach nur ein Spiegel. Ihr könnt da tatsächlich das Teil, das Android-Gerät, darauf benutzen. Richtig mit der Maus, mit der Tastatur. Ihr klickt auf das Window und dann werden eure Mauskommandos, Klicks und eure Tastatureingaben direkt übertragen auf das Smartphone. Es ist ganz, ganz gut von den Funktionen her, zum Beispiel mit einem Meta-Key, den ihr einstellen könnt. Ja, H kommt ihr auf den Home-Bildschirm zurück. Die rechte Maustaste ist beispielsweise zurück, ja, also Exit. Linke Maustaste ist klar. Ja. Ihr könnt auch noch eine Funktion auf die dritte Maustaste legen. Scrollen könnt ihr mit dem Scroll-Wheel in den meisten Anwendungen. Ja. Und somit könnt ihr dann tatsächlich euer komplettes Smartphone bedienen. Ihr könnt sogar das Display auf dem Smartphone ausschalten, aber dennoch hier weiter das Gerät nutzen. Das empfehle ich euch, damit euer Display nicht zu stark belastet wird. Ja. Ich glaube, das ist MetaKey P, dann schaltet das Display aus. Aber es ist hier noch weiter verfügbar auf eurem Desktop. Ja, da könnt ihr ganz normal arbeiten damit. Wenn ein Programm den Landscape-Modus benutzt, kein Problem, dann schaltet das Window um und ihr habt dann eben den Landscape-Modus. Ansonsten ist es im Porträt-Modus. Und also was soll ich sagen, die Software funktioniert. Ja, also fast alle Software funktioniert einwandfrei. Sogar noch besser als mit diesen, wenn man das Smartphone quasi an den Monitor anschließt, ja, diesen Desktop-Modus vom Smartphone. Es funktioniert hier noch besser. Es ist kein Desktop-Modus, es ist der richtige Handy-Modus und das ist eben für die Programme auch wichtig. So funktionieren auch die Programme, die im Desktop-Modus gar nicht laufen würden. Ja, also ich spiele hier zum Beispiel ganz normal Princess Connect Redive, ja, einer von den letzten Apps der Woche und ja, funktioniert alles wunderbar, damit kann man natürlich sehr, sehr schön mit Maus und Tastatur die Steuerung machen, wunderbar und so geht das und natürlich auch, jetzt kommen wir zu dem Punkt, Messenger, ja, also Line auf dem Desktop ist jetzt kein Problem mehr, ja. Einfach anstöpseln, das Window geht auf hier, zack, und ich kann Line eben ganz normal auf dem Computer benutzen, ohne dass ich das Handy in die Hand nehmen muss, ohne dass die Tastatur in die Hand nehmen muss, das Handy in die Hand nehmen muss und die Software-Tastatur dort aufrufen muss, sondern ich kann alles hier mit Maus und Keyboard steuern. Ja, auch die Funktionen, die eben ein bisschen abstrakter sind, beispielsweise Stickers einfügen, ja, die Kamera nutzen oder so, alles. Es gibt nichts, was man da nicht nutzen kann in dieser Version. Das ist unglaublich. Und sogar die Programme funktionieren, die normalerweise verhindern, ein Screenshot zu machen. Ja, das ist so ziemlich nervig. Ja, beispielsweise die T-Mobile-App. Ja, und das ist so eine App, die verhindert, dass man einen Screenshot machen kann. Ich weiß nicht, vor was die Angst haben. Ja, keine Ahnung. Damit man vielleicht nicht so gut kontrollieren kann, ja, was jetzt wirklich ein Guthaben abgezogen wird oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, auch das wird angezeigt hier und das Beste ist, man kann hier auch einen Screenshot machen. Also ihr könnt hier über diese ADB-Funktion nicht nur normale Programme nutzen, normale Apps nutzen, sondern auch die normalerweise den Bildschirminhalt sperren und gar nicht gecastet werden können. Auch Amazon Prime Video beispielsweise, auch, also alles könnt ihr hier mit nutzen. Super. Ja. Und natürlich auch mit Screenshot abspeichern auf dem Computer. Ihr könnt natürlich auch einen Screenshot auf dem Handy machen mit den gewohnten Methoden, ganz klar. Aber wenn das geht, also das geht natürlich dann nicht in den speziellen Apps, aber ein Screenshot von eurem Window auf dem Desktop ist immer möglich. Cool. Also das ist eine absolut schöne Sache. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist so zu schön, um wahr zu sein, da habe ich noch was Besseres. Das glaubt ihr nicht. Ihr könnt ein Verzeichnis festlegen beim Start von CPY. Ich glaube, ich kann mir das nie merken. Und in dieses Verzeichnis werden Dateien kopiert, die ihr per Track und Drop auf dieses Window zieht. Also ihr habt eine Datei, ein Bild von mir aus, ja, ihr nehmt das Bild, zieht es von eurem Desktop Explorer auf dieses Window, wo der Android-Bildschirm zu sehen ist, egal in was für eine App ihr gerade seid, und dann wird diese Datei in das festgelegte Verzeichnis kopiert. Ich habe es jetzt einfach mal das Download-Verzeichnis genommen, das heißt, alles, was ich auf dieses Window schiebe, wird in das Download-Verzeichnis abgelegt. Fertig. Wie genial ist denn das? Super. Also, das macht wirklich Spaß, dieses Arbeiten mit diesem Gerät dann, ja. Und auch der Austausch von dem Clipboard ist ohne Probleme möglich. Was ihr in eurem Handy-Window, ja, also ja, auf diesem, auf einem Desktop-Handy-Window, mit den Handyfunktionen in den Speicher kopiert, könnt ihr mit Ctrl-V einfügen in euer Computer. Und umgekehrt. Das heißt, ihr könnt Text und so weiter von irgendeinem Window, von einem Computer, ja, also von der Zwischenablage direkt in zum Beispiel ein Textfeld im Android-Gerät einfügen. Ja. Also das ist so, wie wenn ihr wirklich, wenn wirklich dieses Android auf eurem Desktop laufen würde. Ja. Fantastisch. Ihr glaubt gar nicht, was ich dort für Möglichkeiten schon gefunden habe innerhalb von dieser Woche, wo ich das jetzt benutze. Das ist richtig toll. Wahnsinn. Also das ist wirklich die beste Funktion bei Android, die ich seit langem entdeckt habe. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und damit macht es sehr viel Spaß. Nicht, weil ich jetzt das Problem habe mit dem Messenger oder so, ja. Das mache ich nach wie vor am liebsten am Smartphone direkt, ja. Aber manchmal ist es so, dass man doch eben zum Beispiel Text, ja, Infos oder sonst irgendwas, das man auf dem Handy hat, ja. Zum Beispiel, man kriegt es über Line in den Chat geschickt, ja, also muss man das vorher erst umständlich irgendwo auf eine Datei im Handy speichern und diese Datei dann übertragen. Das braucht man jetzt nicht mehr. Man geht einfach hier auf dem Window beispielsweise bei Line, ja, kopiert den Text, geht dann einfach ein beliebiges Window, zum Beispiel in Emacs auf Linux oder auf Windows und fügt das dort ein. Fertig. Das war's. Also ich bin schon ziemlich begeistert, wie ihr hört. Und das Beste ist, das SCA-CPY-Tool ist kostenlos. Ihr braucht, wie gesagt, keine App zu installieren. Ihr müsst nur die Entwicklerfunktionen aktivieren auf eurem Smartphone. Euer Smartphone bleibt frei von jeglicher Software. Cool, oder? Das ist für mich eigentlich das Mega-Tool der Woche, des Jahres, ja, 100%, aber es ist ja keine Android-App, also von daher, ja, Tool auf Linux, ja, perfekt, ja. Und wie gesagt, also ist nicht nur für Linux, ist auch für Windows, gibt es auch für macOS, ja, kein Problem, und damit habt ihr dann eben euer Smartphone, euer Android-Phone direkt auf dem Desktop. Voll benutzbar, alle Apps, Copy and Paste, File Transferring, alles. Tja, so sieht das aus. So, bevor ich jetzt hier weiterhin auf dieser super App, naja, App kann man ja irgendwie nicht sagen, super Tool hier herumreite, gehe ich jetzt einfach mal weiter zu den News. Dort hat sich zum Beispiel Yola mal wieder gemeldet mit Sailfish OS 4. Und die Version 4 bringt jetzt auch isolierte Apps, ja, um diese abzusichern, und Android 9 Unterstützung. Ja, cool, das heißt, jetzt werden auch Android 9 Apps ganz normal gestartet unter Sailfish OS. Und das dürfte natürlich hier dieses System hoch aufwerten. Das Problem bleibt aber eben natürlich, dass Sailfish OS 4.0 einfach auf kaum welche Geräte läuft. Das ist eben genau das große Problem, wie bei allen alternativen Systemen. Es ist mir schon klar, dass natürlich die Entwickler massive Probleme haben, hier die ein ganzes System an ein Smartphone anzupassen, dass das dort eben läuft. Aber das führt eben dazu, dass eben nur ganz, ganz wenige Geräte, die meistens auch noch hoffnungslos veraltet sind, wie hier zum Beispiel das Sony Xperia XA2 oder das Sony Xperia 10. Ja, und naja, was soll man denn eben dazu sagen? Ja, ich weiß es halt nicht. So schade drum. Ich würde mir wirklich wünschen, dass mal so ein aktuelles Gerät rauskommt mit richtig guten Leistungsdaten, mit so einem alternativen System wie das Yola Sailfish. Und da könnte man dann wirklich mal anfangen damit, einen Wechsel zu wagen, ja, hin zu so einem Gerät, weg von dem normalen Android. Das wäre doch mal eine Sache. Und jetzt hier mit der Android 9 App-Unterstützung wäre der Schritt dann noch einfacher durchzuziehen, weil man eben auch noch Programme nutzen kann aus dem Ökosystem von Android. Ja. Aber wie gesagt, so also ganz in die Steinzeit hardware-mäßig möchte ich dann auch nicht zurück. Ne? Also das ist leider immer ein großes Problem. Ja, Armor 11 von Ulefone. Das Gerät hat momentan für Furore gesorgt. Ich habe ja schon gesagt, dass es eine Infrarot Night Vision gibt bei diesem Gerät, und tatsächlich hat hier Ulefone gute Arbeit offenbar geleistet. Ist jetzt offiziell herausgekommen, es ist jetzt gelauncht worden, das Teil, zu einem recht guten Preis, muss man sagen. Da werden einige Firmen wieder die Augen rollen, ja. Definitiv. Ich habe schon letzte Woche, glaube ich, einiges davon vorgestellt, aber ich mache nochmal kurz, ja, 5G-Gerät, Infrarot-Nachtkamera, 48 Megapixel Penta-Kamera, IP68, IP69K zertifiziert, MediaTek Dimensity 800, 8 GB RAM, 256 GB Storage, 6,1 Zoll Waterproof Screen, ja, das heißt, man kann dann auch benutzen, wenn es nass ist, 5200 mAh Akku, 10 Watt Wireless Charging und Android 10 mit der Option auf Android 11 dann später hinaus upgraden. Das Besondere eben ist diese IR-Kamera, die nicht nur Infrarot aufnimmt, sondern auch noch mit den integrierten Infrarot-Scheinwerfern, ja, Objekte anleuchtet, unsichtbar für das menschliche Auge anleuchtet und das zurückgestrahlte Licht dann eben aufnehmen kann, was eben die Umgebung, zumindest die, wo das Licht hinkommt, taghell macht. Taghell. Auch ohne diese Scheinwerferfunktion kann man imposante Sachen machen, ja, sehen, denn Infrarotstrahlung ist eben ja wird eben von den Objekten auch abgegeben, mehr oder minder stark, und da hat man dann eben schon mal einen Kontrast zu der übrigen Umgebung. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr faszinierend. Dazu sind auch jetzt Videos aufgetaucht. Ich werde das hier auch noch verlinken. Ja? Und da seht ihr dann, was möglich ist. Ehrlich gesagt, ich kann es kaum glauben, dass diese Aufnahmen von diesem Gerät gemacht wurden. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann muss ich wirklich sagen, die Kinnlade klappt mir darunter. Ja, wie gesagt, es ist so fantastisch, dass ich mir es kaum vorstellen kann, dass dieses Video tatsächlich mit diesem Gerät gemacht wurde. Ja. Und selbst wenn die dafür einen professionellen Infrarotstrahler genommen haben, um jetzt den Wald zu erleuchten, ja, muss ich sagen, wäre das der absolute Hammer. Ich bin wirklich hin und weg begeistert davon. Der Dimensity 800 Chipsatz ist natürlich für mich sehr positiv. Allerdings hat es auch einen Nachteil, wenn ich das hier jetzt vergleiche bei Antutu. Da muss einem klar sein, dass dieses Gerät nicht so schnell ist, rechenmäßig, wie die Top-Geräte, die momentan auf dem Markt sind. Also das ist das Einzige, was mich davon abhält, sofort den Bestellbutton zu drücken, Leute. Ja, wirklich. Weil der Antutu-Benchmark von meinem Gerät ist deutlich höher, von meinem Honor View 20, als der Benchmark von diesem Gerät. Und ich kaufe mir nur ungern ein neues Gerät, das langsamer ist mal als mein altes Gerät. Versteht ihr? Von daher ist das natürlich wirklich eine Schwierigkeit. Der Preis, man mag es kaum glauben, ja, aber es ist so, liegt bei $399. Und damit ist das auch ein Preiskracher. Definitiv, wenn man also das Gerät nicht zum Spielen nutzen will, sondern einfach nur eben für Videos, Fotos, die Nachtkamera-Verwendung findet und das Teil als Outdoor-Handy nutzen will, das möchte man ja auch noch dazu sagen. Das Ding ist ein Outdoor-Handy, ein sogenanntes Rugged-Phone, ja, extrem stabil für ein Smartphone, ja, dann ist das schon momentan das Gerät mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt. Ja, unglaublich, was Juliafone da wieder auf die Beine gestellt hat. Ich selbst will ja eigentlich warten, bis das Juliafone 12 rauskommt, denn das hat den Dimensity 1000 oder sogar einen 1200er Chipsatz drin, der dann von der Geschwindigkeit her deutlich schneller ist als die jetzigen Geräte wie das Honor View 20, ja, und die werden dann so in etwa die Leistung haben von so einem Snapdragon 888, wenn auch vielleicht nicht ganz in dieser Konstellation, aber so in etwa. Und da sind wir dann bei im Flagship-Bereich, ja. Das wird dann sehr, sehr interessant werden. Wann das rauskommt, weiß ich nicht, weil jetzt ist ja das Armor 11 erst frisch rausgekommen, das heißt, wird durchaus noch ein paar Monate dauern, schätze ich mal. Aber man kann schon einiges hier erwarten. Staubdicht, wasserdicht, ja, stoßfest, in unwegsamem Gelände, Temperaturen hält das Teil aus, wo andere Geräte schon längst aufgeben. Es ist wirklich, wirklich super. Also ein Outdoor-Gerät, bei dem man keine großen Abstriche machen muss, außer vielleicht eben in der Prozessorleistung direkt. Aber ein Dimensity 800 Chipsatz ist auch nicht schlecht. Ja, und allein jetzt nur auf die Benchmarks zu gucken, halte ich auch nicht ganz für richtig. Ja. Ich bin der Meinung, dass das Gerät absolut top ist, nicht nur für den Preis, sondern auch so. Übrigens hat es auch Wireless Charging, wie ich ja schon erwähnt habe, drin. Auch das ist interessant. 48 Megapixel Penta AI-Kamera. Also auch wenn man diese IR-Nachtsicht da vergisst, aber guckt euch mal das Video an, wenn das wirklich nur annähernd da rankommt, ja, dann ist das der absolute Hammer. Wow. Gut, jetzt gibt's noch was anderes und zwar das Xiaomi Mi 11. Genau. Das hat ja, wie ich schon gesagt habe, offensichtlich, ganz offensichtlich einen Rear Screen hinten, ja. Und offenbar ist es bei Xiaomi auch nicht das einzige Gerät mit einem Bildschirm auf der Rückseite, dass dieses hier herauskommt. Damit kann man das Teil ganz gut als Viewfinder benutzen, ja, quasi mit der Hauptkamera ein Selfie machen und man sieht sich quasi da drin selbst, ja. Damit ist natürlich von der Bildqualität her, von den verwendeten Kameras, Ultraweitwinkel beispielsweise, viel, viel mehr möglich als jetzt mit der normalen, schnöden Selfie-Kamera, also Front-Facing-Kamera, ja. Finde die Idee ist eigentlich sehr gut mit einem, wenn die Beschriftung stimmt, 120-fach Zoom, wie auch immer der sich gestaltet, ja. Natürlich wird da auch Digital-Zoom mit gerechnet sein, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber klar, das Xiaomi Mi 11 Ultra wird Ultra sein, ja, aber auch eben nicht ganz billig vom Preis. Alles, was man bisher weiß, wird eben das Gerät doch auch einen Flaggschiff-Preis haben. Ja, das ist, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, auch bei dem Xiaomi Mi 11 Pro, ja, die Preise sind sehr hoch für Xiaomi, aber wenn man es jetzt insgesamt sieht, sind die durchaus angemessen, ja. Es sind halt keine Preiskracher mehr, so wie früher. Das ist halt schade, man hat spürbar die Preise angehoben und möchte halt jetzt auch mit anderen Firmen konkurrieren in den hochpreisigen Geräten und das ist natürlich eine gefährliche Sache, denn die Erwartungshaltung spielt eben eine große Rolle da auch. Ich sag's immer wieder, wenn man von einer Serie oder von einer Marke erwartet, dass die besten Preise haben und dann haben sie auf einmal nur noch gute Preise oder schlimmer noch, wie jetzt bei dem Xiaomi Mi 11 Pro, normale Preise, dann muss ich sagen, ist einfach, naja, der Schritt dahin zu gehen, dann kann ich mir auch ein anderes Smartphone kaufen für das Geld, nicht mehr weit. Ja, und das ist immer eine gefährliche Geschichte. Also ich merke das auch bei mir selbst. Ich habe die Erwartungshaltung, dass das billiger ist. Und wenn diese Erwartungshaltung nicht erfolgt wird, dann ist es automatisch, wird das Gerät dann zu teuer. Auch wenn es gar nicht so überteuert ist. Ja. Aber es ist eben teurer, als ich erwartet habe. Huawei P50, die wird wohl im März, letzte Märzwochenende erscheinen. Und zwar gibt es da wieder verschiedene Versionen. Natürlich, ja, wie könnte es anders sein? Das Huawei P50 kommt mit Kirin 9000E Prozessor, also mit einem abgespeckten Prozessor. Das P50 Pro und P50 Pro Plus wird dann eben mit einem Kirin 9000 Chipsatz laufen. Und das ist das, was man bisher weiß. Ehrlich gesagt, ich würde jetzt nicht ganz so extrem hohe Erwartungen daran setzen, wie ihr das auch schon mit dem Chipsatz seht. Der Chipsatz vom Mate ist sehr, sehr gut. Im März ist er immer noch sehr gut. Aber ja, das ist auch so eine Sache. Ja. Die Mate-Reihe ist ja eigentlich die Top-Reihe. Die die P-Reihe ist dann die für den mehr, sagen wir mal, Business-User gedacht ist. Ja. Was Mate schon ausprobiert wurde. Ja. Von daher hat mich die P-Reihe jetzt nie wirklich angesprochen. Wenn, dann war es die Mate-Reihe. Wie die Preise sein werden, werden wir auch erst sehen, aber da mache ich mir auch keine Illusion. Da werden keine wirklich guten Preise bei diesen Geräten vorhanden sein, weil einfach die Stückzahlen fehlen und es wäre auch vollkommen sinnlos, wenn man jetzt ein totaler Preiskracher macht und die Nachfrage steigt ins Unermessliche und dann kann man gar keine Geräte liefern, weil man gar nicht genug Teile dafür bekommen kann. Ja, die Prozessoren weiß gar nicht, wo die noch das Lager haben an Prozessoren. Also es ist schon sehr, sehr, sehr problematisch momentan. Und deswegen erwarte ich da auch jetzt keine riesigen Sachen. Android 12, ja, da erwarte ich auch keine riesigen Sachen. Ehrlich gesagt, ich erwarte gar nichts von Android 12. Ja, bin ziemlich deillusioniert da momentan. Aber immerhin ein paar positive Nachrichten von Android 12 haben sich jetzt rauskristallisiert. Ja, es sind ja schon Entwicklerversionen und so weiter im Umlauf. Eine neue Auto-Rotate Funktion, um den Bildschirm automatisch zu drehen, basierend auf die Position des Gesichtes, ist jetzt dort aufgetaucht und das heißt, das Gerät erkennt, wie man auf dem Bildschirm guckt und dreht danach eben dann den Screen automatisch hin, ja. Was mich am meisten stört, und dann weiß ich nicht, ob das implementiert wird oder nicht, das ist auch natürlich herstellerabhängig, das ist das, was mich am Honor View 20 total stört, und zwar, wenn ich das Handy normal habe, ja, und ich drehe den Screen, ist alles okay. Wenn ich ihn jetzt aber quasi auf den Kopf stelle, dann dreht sich der Screen nicht mehr. Also das heißt, der dreht sich nicht wirklich 360 Grad mit, sondern der dreht sich einfach nur auf die Seite und dann werde ich gezwungen, das richtig rum in Anführungszeichen zu halten. Ja. Dabei wäre das meiner Meinung nach viel, viel komfortabler, wenn man das einfach drehen kann, wie man will. Ja, und das geht dann einfach in alle Richtungen. Aber naja. Und ich befürchte auch, dass das nicht ganz so. Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss. Ich habe eben eine Spam-Nachricht bekommen von Augenarzt Chile. Okay, wunderbar. ja, dass das dann eben auch tatsächlich ein 360-Grad-Screen drehen ist, das bezweifle ich. Und damit ist natürlich auch hier wieder eine Funktion, die mich nur mäßig begeistert. Aber der Ansatz eben, dass Android jetzt erkennt, wie man auf das Gerät guckt und danach eben den Screen ausrichtet und nicht einfach nur auf die Bewegungssensoren, also auf die Sensoren, wie wird das Gerät gerade gehalten. Das finde ich sehr, sehr interessant, denn eigentlich spielt es keine Rolle, wie man das Gerät hält, sondern wie man auf das Gerät drauf guckt. Ja? Und das ist ja das Typische, ne? Wenn man nur im Bett liegt, ne? Und ja, dann hält man das Gerät vielleicht anders und dann schaltet der Screen um, ja, oder man ruckelt zu stark mit der Hand mal, ja, und dann schaltet der Screen auch um, das nervt total und dann behilft man sich eben mit solchen Screen Locks, ja, oder Funktionen, die eben verhindern sollen, dass das Gerät aus Versehen gedreht wird, wenn man eben zum Beispiel im Bett was liest, ja, was dazu führt, dass wenn man das tatsächlich drehen will, dass es dann oftmals nicht funktioniert, dann muss man wieder zurück, ja, und wieder rumdrehen, etwas schwunghafter und dann geht's, ja, also total schlecht. Und von daher ist das eigentlich jetzt ein guter Ansatz und wenn das funktioniert, ist das sicherlich eine gute Aufwertung für Android 12. Außerdem soll beim Android 12 auch ein Gaming-Mode eingeführt werden. Ja. Das ist noch nicht ganz klar, aber man könnte zum Beispiel damit einen Nicht-Stören-Modus aktivieren, sodass man keine Nachrichten eingeblendet bekommt, wenn man gerade mitten im Spiel ist. Ja. Oder dass zum Beispiel eben spezielle Stromsparfunktionen abgeschaltet werden, sodass man mehr Performance hat. Ehrlich gesagt, diese Funktion ist mehr als überfällig in Android, denn viele Hersteller, wie zum Beispiel Huawei und Honor, haben schon lange einen sogenannten Gaming-Mode. Den kann man aktivieren mit der Software, die da drauf installiert ist. Und dann wird genau das getan. Die GPU wird maximal hochgeschaltet. Optimiert, Nachrichten werden nicht auf das Spiel überblendet, so dass man eben beim schnellen Spiel wie Call of Duty beispielsweise nicht hier auf einmal ja, ein Bildschirm mit einer Nachricht voll hat, ja. Und das ist eben ja eigentlich schon bei diesen Gaming-Smartphones und bei Honor und Huawei eigentlich schon Standard. Von daher wird es auch Zeit, dass es ins Stock-Android hier Einzug hält. Bei Android 12 also möglich, denn wir wissen ja, ne, Android ist for Games. Das Smartphone, the TerraCube 2e. Ein nachhaltiges Smartphone mit einer austauschbaren Batterie und 4 Jahre Garantie. Ja. Und am Preis von $199 ist es ein Konkurrent zu dem Fairphone. Ja. Das Gerät hat zumindest mal im Ansatz Leistungsdaten, wo man nicht gleich ja, weiterblättert. Schon hätte ich das erst hier gar nicht erwähnt. Ich meine, es ist schon noch weit, weit weg vom aktuellen technischen Stand. Also absurd eigentlich, aber immerhin, ich sag mal, als Zweithandy zum Beispiel durchaus eine Idee, weil es ja eben auch etwas umweltfreundlicher ist, machen wir uns keine Illusion, etwas umweltfreundlicher. Alleine schon eben durch den austauschbaren Akku, ja, der eben gerade für das Anwendungsgebiet von einem solchen Gerät wohl am meisten in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen, weil eben, naja, sagen wir mal, man kann davon ausgehen, dass mit diesem Gerät nicht das gemacht wird, was die Leistung jetzt in 2 Jahren schon wieder unbenutzbar macht. Es ist zwar jetzt schon am Limit, aber wie gesagt, Spiele da drauf, auch nur daran zu denken, ist absurd. Ja. Von daher wird man hier in vielleicht auch das Gerät 4 Jahre oder so haben, tatsächlich, wie eben auch die Garantiezeit geht. Ja. Und naja, dann kann es durchaus sein, dass der Akku schon ein bisschen schwach geworden ist in 4 Jahren. Normalerweise kommen die Akkus ja gar nicht mehr dazu, kaputt zu gehen, weil die Geräte so schnell ausgetauscht werden, ja, dass es gar nicht notwendig ist. Versteht ihr? Also 4 Jahre ein Smartphone? Nö. Also nach 2 Jahren ist bei mir Tuck, dann brauche ich ein neues Gerät, weil ich eben für die Anwendung, die ich machen will, ist der Speicher nicht mehr ausreichend, ist die Geschwindigkeit nicht mehr ausreichend, ist das Display zu klein geworden und. Der Akku ist immer noch wunderbar. Ja. Ich habe jetzt noch Geräte, da ist der Akku wunderbar, die sind schon uralt. Ja. Seid vielleicht auch, davon werden natürlich auch nicht mehr so stark benutzt, ganz klar. Aber hier ist der Akku eben austauschbar. 4 Jahre Garantie ist auch ein Wort. Ansonsten 4 GB RAM immerhin schon mal. Da muss man ja bei solchen nachhaltigen Geräten, muss man ja schon froh sein, dass wenigstens 4 GB eingebaut sind. 64 GB Storage, immerhin Micro-SD-Karten-Support. Von daher kann man seine Daten auslagern, hat dann wenigstens noch 64 GB MediaTek Helio A25 Octa-Core-Prozessor. Auch hier, ne, darf man natürlich keine Wunder erwarten. Android 10 immerhin drauf mit Google Play Store, für einige ist das wichtig. Wobei auch hier zielgruppenmäßig wäre das wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wenn keine Google Services installiert wäre, stattdessen vielleicht eine freie Version eines Systems. Leute, das ist wieder was, wo ich sagen muss, da haben die auch eine Chance verpasst, das Ding zum Beispiel mit Selfish OS oder mit Ubuntu Touch, ja, und ich würde sofort kaufen, zu dem Preis, definitiv, ja. Aber so, ja, okay, da gibt es andere Geräte mit Android 10, Google Play Store, die zu dem Preis natürlich viel mehr Leistung bringen, ganz klar. Hier ist einzig und allein die Sache mit der Nachhaltigkeit und ja, das lässt sich halt auch schwer abschätzen, wie nachhaltig das Gerät ist, wenn ich ein Gerät 4 Jahre benutze. Spielt dann der Herstellungsprozess tatsächlich noch die große Rolle oder nicht? Das ist da kann man wirklich ein Fragezeichen machen. Kann ich das nicht so lange benutzen, weil die technischen Daten nicht ausreichend sind, dann wird das wahrscheinlich hier noch nicht mal am Anfang ausreichend sein. Ja. Und wenn, gerade so, dann muss ich bereits nach einem Jahr, maximal nach 2 Jahren brauche ich dann wieder ein neues Smartphone. Dann war es das mit der Nachhaltigkeit, definitiv. Dann doch lieber ein normal produziertes Gerät kaufen, das ich tatsächlich länger nutzen kann. Ja. Das ist halt die Frage, welches von den beiden dann besser ist, sage ich mal, für die Umwelt. Ja, ein so produziertes Gerät kurz nutzen oder ein normal produziertes Gerät länger nutzen. Das ist jetzt, da wage ich mich gar nicht dran, das zu behaupten, was da jetzt besser ist. 13 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Weitwinkelkamera, 8 Megapixel Frontfacing-Kamera, auch da seht ihr natürlich nicht so das Nonplus Ultra 6,1 Zoll IPS-Display mit 1560 x 720 Bildpunkten Auflösung. Ja, ich hoffe halt nur, dass das sehr, sehr robust ist, das Gerät, und von den Komponenten her dann auch einiges durchhält. Immerhin etwas, ein paar Sachen sind sehr gut, 3,5 mm Klinkenstecker, USB-C-Port, Dual-SIM-Slot, ja, also Dual-SIM und ein eigener Micro-SD-Karten-Slot, das heißt, man kann tatsächlich 2 SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte reinlegen. 4G-Empfang natürlich, klar. Und Gewicht 190 Gramm. Ich denke mal, es ist sicherlich nicht schlecht, für den Preis 199 Euro als Zweitgerät, wie gesagt, kann man sich das durchaus vorstellen. Vielleicht wird das ja auch mal tatsächlich bei mir in Frage kommen, wenn ich mir jetzt wirklich ein Gerät holen würde ohne Google Play Services. Ja, ein Top-Gerät ohne Google Play Services, zum Beispiel von Huawei. Und braucht dann eben doch noch für zum Beispiel zu bezahlen Google Pay oder ähnliches. Sonst mache ich dann nichts mit dem Gerät. Ja, dann wäre das hier vielleicht eine Möglichkeit. Also quasi 2 Geräte. Einmal ein vernünftiges Gerät ohne Google Play Store und einmal ein Gerät, das eben minimale Leistungsdaten hat mit installiertem Google Play Store. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da so funktionieren würde. Okay. Dann gehe ich mal weiter. Ich verlinke das auf jeden Fall noch in den Shownotes. Dann könnt ihr auch selbst mal gucken. Bei Stadia gab es auch noch eine interessante Nachricht. Und zwar der Chef oder die Geschäftsführung von Stadia hat noch kurz bevor das Studio geschlossen wurde, die Angestellten in diesem Studio gelobt. Also das hat die dann wirklich aus heiterem Himmel getroffen. Ich meine, man kriegt zuerst ein Lob ausgesprochen, wie gut das Team arbeitet und dass man große Fortschritte gemacht hat. Und ein paar Tage später wird das Studio geschlossen. Da fühlt man sich doch richtig verkohlt, oder? Da fühlt man sich doch richtig an der Nase herumgerissen. Also das ist wirklich unterste Schublade. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es nicht absichtlich passiert ist, dass sich da einfach mal, wie üblich bei Google jetzt momentan, ja alles überlappt hat. Da weiß die rechte Hand nicht mehr, was die linke tut. Ja? Und somit passiert es eben, dass Entwickler ein Lob bekommen und nächsten Tag entlassen werden. Nee, das ist nicht übertrieben, das ist wirklich so passiert und es ist mir unbegreiflich sowas. Also, wow. Nicht nur die Kunden von Google müssen jederzeit Angst haben, dass Dienste geschlossen werden, auf die sie sich verlassen, sondern auch die Mitarbeiter müssen ständig Angst haben, dass ihr Arbeitsplatz gestrichen wird, obwohl sie gerade noch ein Lob bekommen haben. Es ist überhaupt keine Sicherheit mehr. Ja, da muss man jetzt Angst haben, die nächste Abteilung, die gelobt wird, hat wahrscheinlich jetzt tierisch Angst, oh verdammt, sowas bei Stadia auch, oh nein, wir sind verloren. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie Sozialkompetenz bei Google, none. Chromebooks haben die MacBooks überholt 2020. Ich fasse es hier nicht. Ich fasse es nicht, aber es ist tatsächlich passiert. Der weltweite Marktanteil von den Chromebooks ist jetzt höher. Höher. Und zwar deutlich höher als MacBooks. Also, interessant ist dabei Folgendes. Und das war eigentlich noch interessanter als jetzt, dass Chromebooks sich häufiger verkaufen auf MacBooks. Angesichts der Preise ist es nicht sehr verwunderlich. Angesichts des Systems ebenfalls nicht. Dann sind wir auch ganz klar, im Quartal 2020 hat es angefangen, dass es stark angezogen hat, im Quartal 23 sogar nochmal zugelegt. Ja, und das ist ganz klar, wo begründet? Natürlich in der Corona-Krise. Die Leute mussten mehr von daheim aus machen und da ist dann natürlich ein Chromebook super, wenn man im Google Universe ist. Ja, perfekt, man muss sich um nichts kümmern. Es ist sicher und man hat alle seine Dokumente, wenn man eben da drin eingebunden ist, vorhanden. Wunderbar. Aber das deutlich Interessantere, was diese Statistik hier zeigt, ist, dass die Windows Notebooks über alle Zweifel erhaben an der Spitze liegen, nämlich bei über 75%. Ja, genauer gesagt, sie sind zwar etwas gefallen im 2020, das muss man auch sagen, ja, die sind auf 76,7% gefallen im vierten Quartal, aber zum Vergleich: macOS-Laptops haben 7,7% Marktanteil, Chromebooks 14,4% Marktanteil. Also 76,7% Windows-Notebooks. Okay, also das ist drastisch entgegengesetzt zu dem, was man eben in dem normalen Empfinden, das man so hat, in der Öffentlichkeit so sieht, ja, wenn jeder Apple-Fan ja seinen MacBook ja relevant in die Kamera hält und auch natürlich ja ne, die Journalisten immer gerne das fette Apple-Logo ne, abfilmen, während sie natürlich bei jedem anderen Windows-Notebook, ne, nee, du kannst hier nicht das Dell-Symbol einfach in die Kamera halten, das ist ja Werbung, ne, oder ne, andere Markendinger, nee, das ist ja Werbung, das geht nicht, aber das Apple-Symbol, das darf natürlich drauf, ne, weil der Journalist natürlich auch mit Apple ins Bett geht jeden Abend, ne, dann ist es ja okay. Das zeigt aber auch mal wieder, dass eben das, was in der Tech-Presse, dieses Empfinden, das in der Tech-Presse lanciert wird, das ist eben nicht der reellen Situation entspricht. Die reelle Situation ist, dass fast jeder einen Windows-Notebook hat und nur 7,7% haben einen Mac-Laptop. Okay? Das muss man sich mal überlegen. Und dann kommt man eben ganz schnell zu der Überlegung auch, dass die 14,4% Marktanteil von den Chromebooks nicht so spektakulär sind und dass es auch nicht spektakulär ist, dass die jetzt mehr Marktanteil haben als die MacBooks. Ja, denn die Windows-Notebooks sind eindeutig mit Abstand am meisten vertreten. Und das wird noch eine Zeit lang dauern, bis, wenn überhaupt jemals, die Marktanteile von einem MacBook an die Marktanteile von einem Windows-Notebook kommt. Ja, denn momentan sieht man hier auch, die MacBooks sind rückläufig. Ja, also die fallen. Ja, die Zahlen vom dritten Quartal 20 und vierten Quartal 20 sind die MacBook Zahlen rückläufig und die Chromebook-Zahlen steigen. Allerdings auch die Windows-Laptops sind rückläufig. Von daher wird von beiden hier wohl Leute auf Chromebooks gesprungen sein. Ich würde sogar behaupten, dass die allermeisten von Windows auf Chromebooks gesprungen sind und nicht von den MacBooks auf Chromebooks. Das passt da mehr ins Bild. Okay. Also, mal wieder was Interessantes dazu gelernt. Samsung stellt RAM-Chips her mit integrierter AI-Processing-Hardware. Man glaubt es ja nicht. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, ja, überall kriegt man das um die Ohren gehauen. Ja, manchmal denkt man, ja, ja, klar, KI, ne, von wegen, das ist nicht die KI, die ich möchte, ja, oder die ich mir so vorstelle. aber jetzt wird natürlich auch, ne, in das RAM eine AI integriert. Wenn man denkt, okay, Moment mal, halt, nee, nicht ganz. Es gibt eine Processing Unit, wo eben RAM und eine Schaltung sozusagen mit integriert ist, ja, zusammen mit einer AI-Ausstattung. Und damit soll dann eben offenbar die Nutzung dieses RAMs verbessert werden, ja. Und naja, wenn es funktioniert, warum auch nicht? Nur dieses AI für ein RAM, das sind doch nur so Marketing-Gags. Ja, das ist wie beim Bullshit-Bingo. Ja, Hauptsache schnell mal, oh, AI ist wichtig, ja, AI ist momentan der Trend, ja, das ist der neue Scheiß, ne? Okay, dann müssen wir schnell irgendwas machen und sagen, ja, das ist AI, ne? So, und jetzt das AI-RAM. Ja, genau. Tja, so ist das. So, vielleicht ganz kurz, Samsung bringt die One UI 3.1 jetzt auch für ältere Galaxy-Flaggschiffe und Midrange-Geräte, wie zum Beispiel das S10, das Note 10, ja, die haben da ja schon einiges geupdatet, aber jetzt kommen eben auch die älteren Geräte noch zum Zuge. Finde ich ganz gut. Die A50, A70, A80, A90, A51, A71, Galaxy Fold, Note 10 Serie, S10 Serie, Z Fold 2, Z Flip 4G und 5G und die Galaxy Note 20 Reihe und so die S20 Reihe, die alle bekommen One UI 3.1. Man muss sagen, die Update-Politik von Samsung ist gar nicht so schlecht, auch wenn es ewig lange dauert. Ja. So, etwas Schlechtes gibt es auch noch bei Samsung. Und zwar hat Samsung jetzt angefangen, mit der One UI 3.1 Apps aggressiv zu killen. Und wenn ihr gedacht habt, Your Way und Honor wären so schlimm bei diesem App-Kill, ja, da gab es ja schon richtig Aufstand dagegen. Ja. VLC hat man sich geweigert, für Huawei-Geräte hier Versionen anzubieten, weil VLC wurde im Hintergrund immer geschlossen von dem Betriebssystem, sodass eben zum Beispiel Hintergrundmusikspielen abgewürgt wurde. Aber das konnte man umgehen, indem man einfach diese App auf manuelle Verwaltung umgestellt hat und dann ging alles seinen normalen Gang, aber die App wurde nicht mehr beendet. Ja. Da habe ich mich noch gefragt, warum wird da so ein großes Fass aufgemacht? Das liegt doch am Nutzer, das einzustellen und dann ist gut. Im Gegensatz zum Stock Android, wo das eben nicht mehr so einfach einzustellen war und das war wirklich auch ein Grund, warum ich dann auch weggegangen bin vom Stock Android. Programme müssen bei mir, Apps müssen bei mir laufen, wann ich will, dass sie laufen und zwar immer. Es nützt nichts, wenn ich Strom spare, aber dann die App, die ich will, nicht mehr funktioniert. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, das habe ich schon mal gesagt. Dann brauche ich auch kein Smartphone. Dann nehme ich ein uralt Gerät, wo man telefonieren kann. Dann, das Ding hält 4 Wochen im Standby, ja, kein Problem. Ja, dann kann ich eben auch nichts machen. Also, ne, man muss das alles halt in Relation sehen, aber diese exzessive Stromsparmaßnahmen geben mir wirklich auf den Zeiger, weil ich will ja die Geräte auch nutzen und nicht Strom sparen. Ich kaufe mir kein Gerät, um Strom zu sparen, sondern ich kaufe ein Gerät, um bestimmte Sachen zu machen. Dazu gehört zum Beispiel Messenger und E-Mail in Echtzeit, 24 Stunden, boom, ja, und nicht nur, wann die Stromverwaltung das möchte. Okay. Jetzt ist Samsung auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssen Strom sparen. Ja, und jetzt machen die genau das, was eben bei Your Way so kritisiert wurde. Nein, noch schlimmer. Man kann das per App gar nicht mehr abschalten. Wunderbar, ne? Nein, man muss jetzt die komplette Energieverwaltung abschalten, damit man einzelne Apps auch tatsächlich im Hintergrund laufen lassen kann, ohne dass die abgeschossen werden vom System. Das heißt aber auch, wenn die ganze Stromsparverwaltung abgeschaltet ist, tja, dann könnt ihr aber vom Ladegerät nicht mehr wegkommen. Super Sache. Mal sehen, wie das ankommt, ob das genauso für Unmut sorgt oder ob das eben die normalen Nutzer dann eben so hinnehmen und den Apps dann die Schuld geben. Ich denke, so wird es passieren. Ja, also das heißt, die, ja, ganz sicher, die Samsung-Apps werden da sicherlich nicht geschlossen werden oder die Apps, die eben Samsung schon vorher so eingeordnet hat, dass die eben wichtig sind und dann eben solche, ja, exotischen Apps oder Apps, die eben in Ungnade gefallen sind. Bin mal gespannt, ob man mit Signal oder mit Telegram oder mit anderen Messengern und Line auch, ja, da noch Nachrichten verlässlich empfangen kann oder ob da einfach die App dauernd zugemacht wird und fertig, ja, und dann kriegt man eben keine Nachricht, denkt, ja, der schreibt nicht, der Penner, ja, und dann irgendwann startet man dann die App und dann sieht man, okay, 30 Nachrichten, Mist, ja, so, wunderbar. Mal sehen, wie das hier wird. Ganz kurz, Your Way Mobile Services für Autos ist jetzt mit einem prominenten Vertreter des Genres beglückt worden, nämlich die Mercedes-Benz S-Klasse integriert Your Way Mobile Services in China. Unglaublich. Und damit kann man sagen, das ist ein kleiner Erfolg für Huawei, dass die eben hier das tatsächlich geschafft haben. Ne? Was haben wir denn noch? Ich muss ein bisschen hier anziehen. Das Vivo S9 mit einem MediaTek 1100 Prozessor angekündigt worden. Ja. Und zwar soll das Gerät starten am 3. März. Ob natürlich das Vivo S9 jemals außerhalb von China erhältlich ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass eine japanische Musikerin, nämlich die Lisa, tatsächlich hier das Gesicht der Marketingkampagne ist von Vivo. Das würde bedeuten, also zumindest in Japan kommt das Teil raus und damit gehe ich doch davon aus, dass ein Global Launch durchaus im Bereich des Möglichen ist. Ja. Sehr schön. Übrigens, Lisa, für mich keine Unbekannte. Ich höre regelmäßig J-Pop-Songs von Lisa. Coole Sache. Ich kann euch hier leider nichts einspielen davon, weil, ne, sonst wisst ihr es ja, ne, drehen die hier komplett durch. Aber Lisa ist cool. Könnt sogar bei Amazon Music beispielsweise die finden oder bei Spotify. Lisa, geschrieben mit L, kleines I, großes S, großes A. Ja. Ich befürchte nur, wenn ihr Lisa eingibt, kriegt ihr erstmal 1000 andere Sachen, ja. Ja, das ist halt so. Aber dass die eben hier das Gesicht dieser Kampagne ist, lässt schon einiges erhoffen. Dieses Gerät wird im Tina-Listing, ja, geführt mit einem 6,44 Zoll Display, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, 44 Megapixel Dual-Kamera-Setup vorne, ja, und 64 Megapixel Primärsensor hinten. Wie viele andere Kameras dort integriert sind, weiß man noch nicht. Es wird erwartet, dass es Versionen bis zu 12 GB RAM gibt, ja, vermutlich 256 GB Storage, möglicherweise auch mehr. 4000 mAh Akku, 33 Watt Fast Charging, Und somit dürfte das Gerät durchaus im Flaggschiff-Bereich angesiedelt sein, was natürlich auch klar beim MediaTek 1100er Prozessor durchaus zu erwarten ist. Der Prozessor dürfte sehr, sehr performant sein. Man sieht schon die 1000er MediaTek, da mehr die Benchmarks, die also sehr, sehr weit nach oben kommen momentan. Und der 1100 dürfte da noch eine kleine Schippe drauflegen. Cool. Also, nicht schlecht, das Vivo S9, da können wir drauf gespannt sein am 3. März, wenn das Gerät startet offiziell. So, und haben wir noch was? Ja, zwei Sachen haben wir noch. Und zwar einmal, nach 10 Jahren bekommt jetzt der Safari auf iOS endlich das WebM. Support, ja, zuerst WebP und jetzt auch das Videoformat WebM. Apple hat sich ja sehr, sehr lange dagegen gesträubt, ja, und weil patentfrei ist ja nicht, kann ja nicht sein, das ist ja böse, ne? Ohne Patente, das ist böse. Ja. Aber jetzt haben sie, nach 10 Jahren, haben sie das endlich eingefügt. Und naja, okay, sagen wir mal so, das spielt kaum noch eine Rolle. Ich fand es nur lustig, dass man hier nach so einer langen Zeit das noch einfügt. Jetzt spielt es ehrlich gesagt schon keine Rolle mehr, denn dadurch hat sich eben auch das Format nicht wirklich durchgesetzt. Zwar sind die Codecs VP8, VP9, was ja hier entwickelt wurde, und AV1 für diesen Container durchaus noch im Rennen, also nicht, dass das jetzt, dass die weg wären vom Fenster, ja, aber momentan muss ich sagen, spielen die nicht so diese große Rolle. Man sieht es, obwohl ja Google auf YouTube alles mit VP9, also mit WebM kodiert, ja, hat sich das kaum außerhalb von YouTube irgendwo durchgesetzt, und naja, das ist leider sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen, noch sehr, sehr blöd, ja, aber naja, was soll's. Die Firma Nothing, ja, ich weiß, ich hab dir auch schon gedacht, dass es vielleicht keine gute Idee ist, wenn man seine Firma Nichts nennt. Ja, Carl Pei jedenfalls, einer der OnePlus-Gründer, ist ja hingegangen und hat auf eigene Faust eine Firma Nothing gegründet, ja, also nix. Und ja, Carl Pei gründet nix. Wunderbar. Aber jedenfalls haben die jetzt Essential gekauft. Ja, die Firma von Andy Rubin, die da mal gegründet wurde, ja. Dabei geht es allerdings wohl nur groß um die Patente, die Essentials hält. Damit ist Essentials eigentlich aufgerieben, jetzt endgültig. Und die Firma Nothing hält jetzt eben sogar die Patente von Essentials. Und damit ist Essentials weg von der Oberfläche. Ob Nothing da jetzt groß was draus macht, ja, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass bei Nothing der Name nicht Programm ist. Ja. So, dann kommen wir jetzt zum Schluss zur App der Woche. In der Community war nichts los. Ich wollte es ja eigentlich heute noch thematisieren, ja, dass in der Community nichts los ist, aber wisst ihr, ich glaube, ich lege das nochmal einen Monat weiter, ja, auf die nächste Sendung, weil es schon wieder viel zu viel Zeit hier in Anspruch genommen hat. Und kommen jetzt mal zur App der Woche. Ja, und da habe ich mich dafür ein kleines Tool entschieden. Ja, wird euch vielleicht verwundern, warum ich ausgerechnet diese Art von App genommen habe. Aber es ist das, was ich eben, worauf ich diese Woche besonders aufmerksam wurde. Und zwar ist es AntOTP. Ja, oder AntOTP. Zunächst mal, das ist eine Zwei-Faktor-Autorisierungs-App, ja, ähnlich wie der Google Authenticator. Und warum das wichtig ist, dass man hier auch noch Alternativen hat, dürfte ja klar sein, vor allem deswegen, weil man unter Umständen ja keine Google Services mehr hat, ja, und deswegen gibt es EndOTP als Version bei F-Droid, aber auch im Play Store. Mit dieser App kann man ganz schön und gut seine Zugänge verwalten, also die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwalten. Wenn die öffnet, kann man die auch per PIN sichern. Das heißt, dass man nur nach PIN-Eingabe oder Passworteingabe überhaupt da rankommt, um sich zu authentifizieren. Auch das ist eine wichtige Geschichte meiner Meinung nach. Und dann kann man eben hier diese OTP-Codes direkt sehen in einer Liste für die Accounts, bei denen man hier sich angemeldet hat. Zum Beispiel hier Firefox, ja, und die kann man dann per Klick einfach in die Zwischenablage kopieren oder eben auch als QR-Code zum Abscannen wiederum anzeigen lassen, wenn man sich in ein anderes Gerät beispielsweise anmelden möchte, und kann somit dann alles schön verwalten. Man kann übrigens auch die Icons ändern, wenn einem das wichtig ist. Oder aber eben nur die Nummer ablesen und eben zum Beispiel einen Computer eintippen, um sich im Desktop einzuloggen. Damit hat man eine schöne, unabhängige Software, und die auch hochkompatibel ist zu den Services, die da möglich sind. Das ist eine Menge an Diensten, die man damit eben auch verifizieren kann, die eben hier solche Sachen nutzen, solche Two-Factor-Authentifizierung. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht, weil damit ist auch gewährleistet, dass man tatsächlich auch in Zukunft dieses System nutzen kann. Nämlich beispielsweise, da müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt euch jetzt irgendwo angemeldet mit Two-Factor-Authentifizierung und dann verliert ihr auf einmal die Play-Services, ja, und ihr könnt euren Authenticator nicht mehr nutzen und dann seid ihr raus, ja, aus dem Spiel. Das wird schwierig, da eventuell dann die Passwörter zu ändern. Je nach Dienstleister ist es dann fast unmöglich. Manche sind dann auch ein bisschen lockerer. Dann ist natürlich die Frage, ob eine Two-Faktor-Authentifizierung überhaupt sinnvoll ist. Ja. Ganz klar. Also von daher ist schon beides ziemlich wichtig. Auch, dass eben auch die Nutzung gesperrt werden kann von von dieser App, ist meiner Meinung nach wichtig. Und somit hat man dann eben alle möglichen Funktionen. Übrigens auch ein Backup. Man kann also auch ein Backup erstellen und an einem sicheren Platz verwahren, damit ja nicht schief gehen kann und dass man auch die zum Beispiel in einer anderen Version auf einem anderen Gerät wieder einfügen kann etc. und authentifizieren kann. Das alles geht. Die App ist schnell, einfach, hat aber viele Einstellungsmöglichkeiten, sodass eigentlich jeder auf seine Kosten kommen sollte. Also es ist wirklich eine Flut von Einstellungsmöglichkeiten, die einem da geboten werden. Es ist schon, also ich mache hier gerade mal das Einstellungsmenü auf. Es ist unglaublich, ja, was man alles hier machen kann. Unter anderem kann man auch einen OpenPGP-Anbieter eintragen und kann dann hier diese Open Keychain quasi installieren. Man kann, wie gesagt, alle Einstellungen bzw. alle Schlüssel backuppen. Ja, auch das ist wichtig. Und man kann zum Beispiel einstellen, ob die App sofort gesperrt wird, wenn man eben in den Hintergrund legt, oder ob die jetzt nur gesperrt wird, wenn zum Beispiel das Display ausgeschalten wird und so weiter. Es gibt sogar die Möglichkeit zu entscheiden, was passiert, wenn ein Panik-Trigger ausgelöst wird. Hier kann man beispielsweise hingehen und kann sagen, okay, alle Konten löschen. Ja? Das heißt, sobald hier Missbrauch festgestellt wird, kann man sofort alle Konten aus der App löschen lassen. Also die haben wirklich sicherheitstechnisch schon einiges gedacht. Ja? Und damit sollten eigentlich alle möglichen Anforderungen abgedeckt sein. Ja. Und ja, ich finde, das ist, auch wenn es jetzt eine recht profane Aufgabe ist, ist ja immer sehr, sehr unspektakulär. Ja, OTP, ach Gott, das ist ungefähr so aufregend, ne, wie ein Textverarbeitungsprogramm. Aber ich denke, gerade bei solchen Sachen ist es doch gut, wenn man eine offene, quelloffene Software hat, die auch Sicherheit bietet und die auch genug Funktionen hat und auch dahingehend die Sicherheit bietet, dass es wirklich auf jedem Gerät läuft, ja, ohne dass man eben hier Schwierigkeiten bekommen kann. Ja. Also End-OTP sowohl im F-Droid Store, ohne Google Services, mit Google Services, F-Droid, ja, der Open Source, ja, wenn man so will, Play Store von der Open Source Community und ganz normal auch im Play Store. Beide Links habe ich in den Show Notes drin. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den eben erwähnten Shownotes. Dort gibt es dann auch noch weitere Links, ja, zu den behandelten Themen heute. Und irgendwo findet ihr die Shownotes in eurem Podcast-Player. Ja. Müsst mal gucken, je nach Podcast-Player müssten die irgendwo mehr oder minder versteckt sein, ja. Dort findet ihr alle Links dazu. Ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.